und hier noch ein wesentlicher Hinweis, der einem dabei helfen kann, nicht zur Ejakulation zu gelangen. Richte deine Aufmerksamkeit nicht so sehr darauf, dass es immer intensiver wird und dass du dann es schaffst, doch nicht zu ejakulieren und die Energie in den Kopf zu lenken, sondern richte die Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, wie du deine Sexualität, die Gefühle, alles was in dem Zusammenhang steht, den Körper wahrnimmst. Natürlich ist es wichtig, sich zu bemühen, möglichst knapp, bevor man kommt, den Punkt zu finden. Aber man findet den Punkt am ehesten, wenn man sich beobachtet und nicht so sehr, wenn man schaut, dass man möglichst knapp an diesen Punkt herankommt. Auch hier ist wieder ein Argument für die Balance der männlichen und weiblichen Sexualität im männlichen Körper. Dieses Beobachten ist natürlich eher dem Weiblichen zuzuordnen, obwohl man das natürlich gar nicht so streng sagen kann. Im Speziellen zu lernen, also für die Frau zu lernen, wie sie nicht den Höhepunkt erreicht, diese feinen Details wäre wohl sinnvoller für Frauen, sich eine Frau zu suchen, die damit tatsächlich praktiziert.